eine eigene Bank. Zuvor habe ich beklagt, dass wenig über diese Finanzgeschäfte des Clans Magna in Deutschland bekannt geworden ist. Man kann einwenden, die Dinge sind zu wenig konkret oder betreffen nicht die große Allgemeinheit. Dagegen spricht eine Aussage, die Johann Münkler in seiner Vernehmung durch das BKA hat fallen lassen. Münkler fungierte als Berater der Gruppe um Salvatore Asciolo. Ich denke, die Öffentlichkeit sollte davon erfahren, auch wenn noch nicht bewiesen ist, ob das zu Protokoll gegebene stimmt. Die Beamten kamen offensichtlich auf ein Gespräch zurück, das sie vor dem eigentlichen Verhör mit Münkler geführt hatten. BKA? Haben Sie vor Beginn des Verhörs gesagt, dass Mark Gabler eine eigene Bank besitzt? Münkler? Nein. Damals, als wir über ein Geschäft sprachen, sagte er mir, dass er und seine Leute eine Bank in Deutschland gründen oder kaufen würden. Dieser Plan war auch Thema bei einem Gespräch zwischen Mark Ulrich Gabler und Salvatore Asciolo, das die Ermittler mitgehört hatten. Gabler? Lass uns eine schöne eigene Bank eröffnen, das ist wichtiger als alles andere. Und zusammen mit dem Leiter der HSBC-Bank können wir handeln, wann immer wir wollen. Das wäre doch eine gute Sache. Asciolo, man könnte eine Menge Finanzierungen für die Leute dort machen, sie können Land kaufen und alles. Gabler, oh ja, man kann sich gar nicht vorstellen, was man alles machen könnte. Außerdem würde eine eigene Bank bedeuten, dass man keine Probleme mehr mit diesen beschissenen Konten hat, verstehst du? Auch weil es eine eigene Bank ist und nicht nur irgendeine Privatbank. Asciolo, ich habe nicht verstanden, was der Unterschied ist. Gabler, also, es gibt Offshore-Banken, es gibt Internetbanken, es gibt Online-Banken, es gibt Privatbanken, die nur für Privatkunden reserviert sind. Und dann gibt es Banken, die alle Lizenzen haben, die Lizenzen haben, um alles zu tun. Banken, die Schalter haben, wo die Kunden hingehen können, um ihre Geschäfte zu erledigen, wo sie Kreditkarten beantragen oder sperren können. Banken, die Kredite vergeben, kurz gesagt, eine komplette Bank. Man kann alles machen. Asciolo, und Sie haben physische Standorte? Gabler, ja, natürlich. Ich glaube, Sie sind angemietet. Ich glaube nicht, dass Sie die Gebäude gekauft haben. Asciolo, und wo sind Sie? In Montenegro? Gabler, das kann ich dir nicht sagen. Asciolo, und haben Sie mehrere Filialen? Gabler, wahrscheinlich eine, zwei, drei oder vielleicht sogar 10. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß, dass der Besitzer gehen will und 25 Millionen verlangt hat. HSBC ließ eine Anfrage in dieser Sache unbeantwortet. Dann schlägt Gabler Asciolo vor, den ehemaligen Leiter der Sparkasse in Düsseldorf, Heinz-Martin Humme, für ihr Projekt zu gewinnen. Der Mann hatte nach einem Korruptionsfall im Jahr 2008 seinen Job verloren. Gabler? Humme, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Humme war der Direktor der Sparkasse in Düsseldorf. Du kannst seine Geschichte lesen. Eine tolle Geschichte. Tatsächlich hat er mehrere Kredite vergeben, die später platzten, und er verlor seinen Job. Aber er ist der Einzige, der eine Banklizenz hat, und eine Banklizenz ist unabdingbar. Wie das möglich sein soll, ist fraglich. Humme schied 2008 aus dem Finanzinstitut aus. Eine Banklizenz zu parken ist in Deutschland kaum möglich. Die BaFin schreibt auf Anfrage, gemäß § 35 Absatz 1 S1 KWG erlischt die Erlaubnis, wenn von ihr nicht innerhalb eines Jahres seit ihrer Erteilung Gebrauch gemacht wird. Im Übrigen kann die Aufsichtsbehörde gemäß § 35 Absatz 2 Nummer 1 KWG die Erlaubnis aufheben, wenn der Geschäftsbetrieb, auf den sich die Erlaubnis bezieht, seit mehr als 6 Monaten nicht mehr ausgeübt worden ist. Damit kann die Aufsicht dem unerwünschten Handel mit Banklizenzen durch Verkauf von leeren Hüllen entgegentreten. Das BKA erfuhr von dem Berater Münkler mehr zu dem Plan von Salvatore Asciolo und Mark Ulrich Gabler. »Vor ein paar Wochen erhielt ich die Information, dass die Bank bereits in Betrieb ist«, sagte Münkler. »Er könne aber keine weiteren Informationen über die Bank und die Leute geben. Ich weiß nur, dass Mark mir gesagt hat, dass es sich um eine Bank in Deutschland handelt.« Auch der Anwalt von Salvatore Asciolo war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.